Erster seid wie Gott. Ihr seid seine geliebten Kinder. Zweiter lebt in der Liebe. Christus liebte uns auch. Er gab sein Leben für uns. Dritter tut keine bösen Dinge. Seid nicht gierig. Das passt nicht zu Gottes Volk. Vierter redet nicht schlecht oder dumm. Sagt lieber Danke zu Gott. Fünfter, wer böse Dinge tut oder gierig ist, gehört nicht zu Gott. Er hat keinen Platz im Reich von Christus. Sechster, lasst euch nicht belügen. Gott straft Menschen, die ihm nicht gehorchen. Siebter, macht nicht bei diesen Menschen mit. Achter, früher wart ihr in der Dunkelheit. Jetzt seid ihr Licht durch den Herrn. Lebt so. Neunter, das Licht bringt Gutes und die Wahrheit. Zehnter, prüft immer, was dem Herrn gefällt. Elfter, macht nicht bei schlechten Taten mit. Zeigt lieber, dass sie schlecht sind. Zwölfter, es ist schlimm, über ihre heimlichen Taten zu sprechen. Dreizehnter, das Licht macht alles sichtbar. Vierzehnter, alles Sichtbare ist im Licht. Wach auf und steh auf von den Toten. Christus leuchtet für dich. Fünfzehnter, achtet genau auf euer Leben. Lebt nicht dumm, sondern klug. Sechzehnter, nutzt die Zeit gut. Die Tage sind jetzt böse. Siebzehnter, seid nicht dumm. Versteht, was der Herr von euch will. Achtzehnter, trinkt nicht zu viel Wein. Das macht das Leben kaputt. Lasst euch vom Geist Gottes füllen. Neunzehnter, singt zusammen Lieder für Gott. Singt für den Herrn in eurem Herzen. Zwanzigster, dankt Gott dem Vater immer für alles. Tut das im Namen von Jesus Christus. 21. Hört aufeinander aus Respekt vor Christus. 22. Frauen sollen auf ihre Männer hören. Tut es so wie für den Herrn. 23. Der Mann führt die Frau. Christus führt die Gemeinde. Er rettet die Gemeinde. 24. Die Gemeinde folgt Christus. So sollen auch Frauen ihren Männern in allem folgen. 25. Männer, liebt eure Frauen. Christus liebte die Gemeinde auch. Er starb für sie. 26. Er wollte die Gemeinde heilig machen. Er machte sie mit seinem Wort rein. 27. Er wollte eine schöne Gemeinde ohne Fehler haben. Sie soll heilig sein. 28. Männer müssen ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Rasse 29. Niemand hasst seinen eigenen Körper. Man pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. 30. Wir sind Teile von seinem Körper. 31. Ein Mann verlässt Vater und Mutter. Er bleibt bei seiner Frau. Sie werden wie ein Körper sein. 32. Das ist ein großes Geheimnis. Ich spreche über Christus und die Gemeinde. 33. Jedermann soll seine Frau lieben wie sich selbst. Die Frau soll Respekt vor dem Mann haben.